Aber die Bibel berichtet uns, dass Menschen im Namen Jesu geheilt werden. Apostelgeschichte 3, Vers 6 und Vers 16. Petrus aber sah den Gelähmten vor der Tempeltür an und sprach: Dollars und D-Mark habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Stehe auf und wandle. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, stehe auf und wandle. Und in Kapitel 4, Vers 10 sagt das Petrus noch einmal: So sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier vor euch gesund. Heilung im Namen Jesu. Die Bibel sagt uns, dass heute Zeichen und Wunder geschehen können im Namen Jesu. Wenn wir den Namen Jesus Christus anrufen, können auch heute Zeichen und Wunder geschehen. Ich könnte Ihnen manche Wunder und Zeichen, die ich persönlich erlebt habe, berichten, das ist aber nicht unser Thema heute. Die Bibelstelle dazu ist Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 30. Die Gemeinde betet zu Gott: Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Zeichen und Wunder. Die Bibel sagt uns, dass Vergebung der Sünde allein möglich ist durch den Namen Jesu. Apostelgeschichte 10, Vers 43. Weil Jesus Christus der Sündenträger der Welt ist, darum ist auch Vergebung der Sünde nur allein im Namen Jesu möglich. Und von diesem Jesus bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Wenn ich einem Menschen die Hände auflege nach einer Beichte und ich spreche ihm zu, im Namen des Herrn Jesus Christus, sage ich dir, dir sind diese Sünden vergeben, dann tue ich das im Namen des Herrn Jesus Christus. Sozusagen mit der einen Hand am Kreuz, mit der anderen Hand auf dem Kopf eines Menschen. Weil Jesus die Sünde getragen hat, darum darf ich einem Menschen im Namen Jesu die Vergebung zusprechen. Die Bibel sagt uns, dass Befreiung von dämonischen Bindungen und Belastungen, also Dämonisierungen, nur geschehen können durch den Namen Jesu. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 18. Ich lese. Da war jene Wahrsagerin in Philippi, sie läuft Paulus hinterher, sie ruft ständig wie ein Lautsprecher: Das sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg der Wahrheit verkündigen. Das heißt, sie hat einen Dämon sich verstellt und er hat evangelisiert, er hat das ausgesprochen, das gibt es, gibt fromme Dämonen, das erlebe ich immer wieder, dass aus Menschen auch fromme Dämonen sprechen können, aber sind trotzdem Dämonen. Sie sprechen deswegen fromm, weil sie Angst haben, dass sie erkannt werden und dann ausgetrieben werden. Darum tun sie fromm. Aber Paulus durchschaut das ganze Theater nicht sofort. Die Bibel sagt uns, einige Tage hatte er Mühe damit, er hat das genau geprüft. Und dann dreht er sich um und schaut diese Frau an. Aber er spricht nicht zu der Frau, sondern er spricht zu den Dämonen oder dem Dämon, diesem Python-Geist, wie es im Grundtext heißt, der in dieser Frau drin ist. Und das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, über diese Reklame so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du aus ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi. Es ist nur möglich. Ich habe das nie getestet, aber ich habe das immer wieder erlebt, dass Dämonen aufschreien, wenn man in Vollmacht den Namen Jesus nennt. dass Dämonen brüllen. Ich habe das erst vor einigen Tagen erlebt im Erzgebirge, einem jungen Mann, aus dem ungefähr 70 Dämonen ausgefahren sind. Wir hatten einen Befreiungsdienst abends um 11 bis morgens um 5:30. Mit jedem Dämon wurde der Junge zu Boden geschleudert, der ausgefahren ist. Und diese Dämonen haben nur reagiert auf den Namen Jesu. Nur reagiert. Immer wenn ich gesagt habe, der nächste Dämon, ich spreche dich an, im Namen Jesu, verlasse jetzt den Leib dieses jungen Menschen. Du hast kein Anrecht mehr, in diesem Menschen zu sein. Dann gab es einen Kampf, einen kurzen Kampf und dann ein unheimlicher Schrei. Der Junge bäumte sich nach hinten und stürzte dann zu Boden und ein weiterer Dämon fuhr aus ihm aus. Es ist nur möglich im Namen des Herrn Jesus Christus, genauso wie die Bibel es hier sagt. Der Junge hatte sogar einen Zungendämon, der hat in Zungen gebetet, aber es waren dämonische Zungen. Es war eigenartig, als ich diesen Zungendämon ansprach, kam die Zunge so weit aus dem Mund raus, er hat vibriert wie eine Schlange. Die lief dunkelblau an. Und dann fuhr dieser Zungendämon aus und damit hatte er seine Zungenrede verloren. Die wurde ihm irgendwo bei einer charismatischen Tagung gegeben. Aber es war nicht eine echte Zunge, eine göttliche, es war eine dämonische Zunge. Das sind furchtbare Dinge, die da passieren. Muss man aufpassen. Also Befreiung nur im Namen des Herrn Jesus Christus. Und dann auch Heiligung, wenn Sie das notieren wollen, 1. Korinther 6, Vers 11. Aber jetzt kommen wir zum Thema. Und dann Gebetserhörung im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und hier möchte ich Ihnen gerne 7 Stellen aus der Bibel lesen. Sie können sie zu Hause nochmal nachlesen und studieren. Es sind 7 Aussagen im Johannesevangelium Kapitel 14 bis 16. Und ich lese Ihnen diese Texte vor, damit Sie eine Übersicht haben. Ich beginne mit dem ersten Kapitel, also Kapitel 14. Und dort Vers 13. Jesus sagt, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Zweite Stelle, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, also sogar ihn im Namen Jesu bitten, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Kapitel 15, Vers 16. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Damit, wenn ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er es euch gebe. Kapitel 16, Vers 23. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er's euch geben. Vers 24, bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Und Vers 26, an jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. 7-mal. 7-mal im Namen Jesu bitten. Schreiben Sie es ab, ja? Gut, danke. Dann sparen. Die zweite habe ich nicht angegeben. Ich nenne sie jetzt nochmal in zusammen. 14, Vers 13 und Vers 14. 15, Vers 16. 16, Vers 23, 24 und 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sind es, 6 nicht 7. Die 7. steht nicht direkt mit dem Begriff Namen, aber es ist vom Gebet noch die Rede, die habe ich jetzt nicht im Gedächtnis. Also 6 Stellen, wo der Name besonders erwähnt wird. Wahrscheinlich, weil es für Menschen geschrieben ist und die Zahl 6 ist die Zahl des Menschen. Und jetzt wollen wir mal einsteigen. Ich kann natürlich das, was ich jetzt sage, nur im Telegrammstil zum Thema sagen, aber Sie können sich einige Notizen machen. Erstens, lege Wert darauf, wenn es um Gebet geht, um Bitte, geht es ja um Bitten, lege Wert darauf, in allem Gott zu verherrlichen. Im Namen Jesu beten heißt absolut in seinem Sinn beten. Wenn Jesus zum Vater gebetet hat, ging es um seine Verherrlichung. Und darum gilt dieser Text unbedingt, Vers 13 in Kapitel 14, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit. Warum? Damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Darum geht's. Das ist Vers 13 in Kapitel 14. Darum geht es also. Und liebe Schwestern und Brüder, ich bitte Sie an dieser Stelle, Ihre Bitten, die Sie vor Gott aussprechen, einmal zu überprüfen. Geht es Ihnen wirklich um die Verherrlichung Gottes? Wenn nicht, ist es nicht ein Gebet im Namen Jesu. Geht um eine innere Einheit mit ihm, dem Sohn Gottes. Ich bin ja im Gebet so mit ihm eins, wenn ich zu ihm bete, wenn ich zum Vater bete, dass ich genau in seiner Gesinnung bete. Und seine Gesinnung ist die Verherrlichung des Vaters. Darf ich ein Beispiel gebrauchen? Vor vielen Jahren wurde ich zu einer Frau gerufen, Seelsorge. Die Frau klagte über ihren Mann. Es gibt auch schreckliche Männer. Und sie sagte, mein Mann will einfach nicht zum Glauben kommen. Ich habe daraufhin eine doofe Frage gestellt, gebe ich offen zu. Ich fragte, warum wollen Sie eigentlich, dass er zum Glauben kommt? Also wie die Frage über meine Lippen kam, kann ich gar nicht sagen. Die war einfach da, also es war so ein seltsamer Zünder. Die guckt mich an, die Frau. Und dann sagte sie, ja wissen Sie, das wäre halt so schön. Also Schwäbisch, ja. Das wäre halt so schön, wenn wir in Zukunft gemeinsam am Morgen zum Gottesdienst fahren würden und ich könnte neben meinem Mann in der Kirchenbank sitzen. Und dann schwärmte sie, wie erhebend es für sie wäre, wenn auch ihr Mann neben ihrem Gottesdienst sitzen würde, wie die anderen Männer, aber er ging immer in den Wald und hat dort wahrscheinlich Hunde dressiert oder sowas. Und sie musste allein in den Gottesdienst. Ich habe daraufhin jener Frau gesagt, Sie können 10 Jahre weiter beten für Ihren Mann. Er wird nicht zum Glauben kommen. Sie war ganz entsetzt. Ich sage, wissen Sie, Ihr Gebet ist ja rein egoistisch, geht ja nur um Sie. Nur um Sie. Darum wollen Sie, dass es zum Glauben kommt, damit Sie was davon haben. Es geht Ihnen nicht um die Verherrlichung Gottes. Und darum beten Sie ruhig weiter. Ich kann nur sagen, es ist Zeitverschwendung. Also das war natürlich eine Schocktherapie, die gelegentlich mal nötig ist. Aber die Frau ist aufgewacht, die hat erkannt, so geht's nicht. So geht's nicht. Und darum ist das Beten im Namen Jesu, wenn Sie Wert darauf legen, dass durch die Erhörung Ihrer Gebete der Vater verherrlicht wird. Zweitens, strecken Sie sich aus nach einem Bleiben in Jesus. Also es geht um eine ständige Verbindung zu Jesus Christus. Strecken Sie sich aus nach einem Leben des Bleibens in Jesus. Hier kommt nochmal das mit dem Gebet, das war die 7. Stelle, die ich jetzt nennen möchte. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Also hier ist der zentrale Begriff ja bleiben. Sehnen Sie sich danach, strecken Sie sich danach aus, dass Sie ein Leben des Bleibens in Jesus Christus führen. Kein Wackelkontakt. Nicht mal am Morgen eine super Andacht und dann den ganzen Tag über null und dann am Abend wieder, ach ja, der Herr ist auch noch da und dann, guten Abend, Herr Jesus, hier hast du mich noch mal für ein paar Minuten. Sondern es geht um ein permanentes Leben mit ihm. Das ist ein Einübungsprozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich habe in der Seelsorge schon gelegentlich den Leuten den Rat gegeben, sagen Sie 50 Mal pro Tag, danke Vater oder danke Herr Jesus. Das heißt, irgendwann im Laufe des Tages einfach einen Blick nach oben, danke Herr, Danke. Müssen gar nicht sagen, warum. Einfach danke. Dass die Verbindung, das ist ein Einübungsprozess, der auch in dieser äußeren Weise zum Ausdruck kommt. Strecken Sie sich aus nach einem Bleiben in Jesus Christus. Drittens, geben Sie dem Wort Gottes Möglichkeit, in Ihrem Leben Wurzel zu schlagen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, Gottes Wort muss in unserem Leben Wurzeln schlagen. Es muss in unser Leben aufgenommen werden. Von Maria heißt es, sie behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Sie behielt sie mit dem Verstand und sie bewegte sie im Herzen. Es ist gut, wenn Sie ein Wort am Morgen lernen und einfach mit hineinnehmen in den Tag und es dann immer wieder in Ihrem Inneren bewegen, im Herzen bewegen, damit dieses Wort Gottes in Ihnen Wurzeln schlagen kann, damit Sie dann auch ein wortorientiertes Gebet sprechen können. Damit Sie aufgrund der Software des Wortes Gottes, das Sie gespeichert haben, in Ihrem inneren Computer, damit Sie aufgrund dieser Speicherung des Wortes Gottes auch in Ihrer ganzen Gefühlswelt und Willenswelt und Verstandeswelt von diesem Wort Gottes geprägt sind und automatisch richtig beten, weil das Wort zu einer zweiten Natur in Ihnen geworden ist. Wir werden im zweiten Teil heute noch darauf zu sprechen kommen. Das wäre das vierte. Das fünfte, lernen Sie es. Na gut, also, ich sage noch einmal. Erstens, lege Wert darauf, in allem Gott zu verherrlichen. Strecke dich aus nach einem Leben des Bleibens in Christus. Gib dem Wort Gottes die Möglichkeit, in dir Wurzeln zu schlagen. Viertens, jetzt komm's. Richtig, wäre schrecklich, wenn Sie sich nicht gemeldet hätten. Viertens, legen Sie den Akzent auf ein fruchtbringendes Leben. Johannes 15, Vers 16. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Warum? Dass ihr hingeht und ein gemütliches Leben führt, im frommen Schaukelstuhl. 10-mal Halleluja jeden Tag. Nein, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibe damit, jetzt kommt es damit wieder, damit, wenn ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, er's euch gebe. Merken Sie etwas? Das heißt, im Namen Jesu beten heißt, in der gleichen Gesinnung zu leben wie Jesus. Er kam auf diese Erde, hatte ein Ziel. Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und die Bibel sagt uns, gleich wie mich der Vater gesandt hat, spricht Jesus, so sende ich euch. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wenn das unsere Sehnsucht ist, wenn das unser Verlangen ist, jeden Tag unser Verlangen ist, dann haben wir die beste Chance, dass unsere Gebete erhört werden. Denn die Bibel sagt uns, wenn wir das tun, dass wir hingehen und Frucht bringen, dann werden unsere Gebete, die im Namen Jesu gesprochen werden, erhört. Legen Sie Wert darauf, ein fruchtbringendes Leben zu führen. Haben Sie wirklich Sehnsucht, dass durch Sie Menschen gerettet werden? Haben Sie wirklich Sehnsucht? Haben Sie im Moment einen Menschen im Auge, für den Ihr Herz wahnsinnig brennt? So wie eine Mutter keine Ruhe mehr findet, wenn ein krankes Kind, schwer krankes Kind irgendwo liegt. Wenn sie zum Metzger geht, denkt sie an das Kind. Wenn sie bügelt, denkt sie an das Kind. Immer das Kind, immer das Kind. Haben Sie eine solche innere Sehnsucht, dass Menschen gerettet werden? Ganz bestimmte Menschen, die Gott Ihnen aufs Herz gelegt hat. Das ist gut. Das ist eine gute Voraussetzung, um Gebetserhörung zu erleben. Halleluja. Die Textstelle ist 15, Vers 16. Johannes 15, Vers 16. Haben Sie alle schon am Anfang notiert. Ist nur eine Wiederholung. Und das fünfte, was ich ganz kurz andeuten werde, lernen Sie, den Vollmächtigen den direkten Weg zu gehen. Lernen Sie es, den Vollmächtigen, nämlich den direkten Weg zu gehen. Johannes 16, 24 und 26. Jesus sagt: Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Jetzt. Oder wenn ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen. Der direkte Weg ist, gehen Sie mit Ihrem Problem zu Jesus, nicht zu Frau Meier, nicht zu der frommen Tante Agathe, sondern gehen Sie den direkten Weg zu Jesus. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, aber jetzt sage ich euch, jetzt kommt direkt in meine Gegenwart. Und wir verscherzen uns oft Gebetserhörungen, weil wir mit unseren Problemen hausieren gehen. Verscherzen wir uns unsere Gebetserhörungen, weil wir nicht nur den Brief mit unseren Problemen vor dem Herrn ausbreiten, sondern überall herum missionieren mit unseren Wehwehchen. Dass Sie mit einem Problem zu einem Seelsorger gehen, okay, aber dann lassen Sie es bitte. Dann vertrauen Sie dem Herrn, dass er Ihre Gebete erhört. Beten im Namen Jesu. Und jetzt fasse ich zusammen, komme zum Schluss des Themas. Sie merken, man könnte 3 Tage darüber sprechen, ich muss es ja kurz machen, aber ich komme jetzt zu einer wichtigen Aussage. Noch einmal, der Name Jesus ist zwar ein Code, ist ein Codewort, aber es ist kein Zauberwort. Es ist kein Name, den Sie aussprechen und wo Sie glauben, wenn Sie den aussprechen, dann klappt es. Es geht um eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus. Und hier gibt uns die Bibel zwei wunderbare Beispiele. Ein Beispiel in Apostelgeschichte 19, dort Vers 13. Da sind einige Teufelsaustreiber. Man nennt sie Exorzisten aus dem jüdischen Bereich. Exorzismus gab es immer schon. Einige Teufelsaustreiber, die beobachten, wie bei Paulus ein Besessener frei wird. Die sehen mit Erstaunen, wenn Paulus im Namen Jesu gebietet, dann fluppt dieser Dämon aus dem Menschen raus. Während sie müssen Zeremonien machen und Räucherkerzen anzünden und alles Mögliche und rumbrüllen und so. Und es ist bei ihnen unheimlich mühsam und oft versetzt sich nur der Dämon vom linken Ohr ins rechte Ohr und von der Zunge in den Bauchnabel oder sowas. Also es ist gar keine echte Befreiung. Sie haben also ungeheuer viel Mühe und sie erleben mit einem Mal, wie durch ein einziges Aussprechen eines Namens ein Mensch von Dämonen befreit wird. Und sie sagen, in Zukunft machen wir es auch so. Und die Bibel berichtet, sie gehen zu einem Besessenen und sie sprechen zu ihm Folgendes. Im Namen Jesu, sie nennen das genauso, ja? Im Namen Jesu, den Paulus verkündigt. Sagen wir dir, du Dämon, fahre aus diesem Menschen. Reaktion, der Dämon sagt, Jesus, den kenne ich, vor dem haben wir Spundes. Paulus, den kenne ich auch, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Aber wer seid ihr? Und der Dämon oder die Dämonen, die in diesen Menschen waren, werden rebellisch. Der Mensch mit einer übernatürlichen Kraft stürzt sich auf diese 7 Männer, reißt ihnen die Kleider vom Leib, prügelt sie blau und grün, dass sie nackt und verwundet aus dem Hause fliehen. Die Bildzeitung gleich hinterher, wird also sofort alles aufgenommen. Ja? Darum im nächsten Augenblick ist das in der ganzen Stadt bekannt. Ja? Und das ist ein ganz deutliches Beispiel dafür, wie hier Menschen den Namen Jesus gebrauchen, die ihn nicht gebrauchen dürfen, weil sie keine Beziehung zu ihm haben. Diese 7 Pharisäersöhne waren Juden, aber keine Christen. Sie waren Leute, die konnten mit diesem Jesus nichts anfangen. Sie haben den Namen gebraucht wie ein Zauberwort. Und das geht schief. Und dann sagt Jesus noch etwas. Das möchte ich Ihnen gerne ebenfalls sagen. Matthäus Evangelium Kapitel 7. Es werden viele an jenem Tage zu mir kommen und werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? haben wir nicht in deinem Namen Dynamis gewirkt, Wundertaten, Krafttaten, übernatürliche Taten gewirkt? Haben wir nicht in deinem Namen gepredigt, Prophetia, prophetisch verkündigt, das auch saß? Und Jesus sagt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich habe euch nie, und im Grundtext wird Pfarrer Bär bestätigen, im Grundtext steht nicht gekannt. Jesus kennt alle. Im Grundtext steht, ich habe euch nie erkannt. Das ist es. Erkennen in der Bibel ist die tiefste Beziehung zwischen zwei Menschen. Adam erkannte seine Frau Eva. Und dieser Begriff erkennen bedeutet im Neuen Testament eine ganz enge Beziehung zu Jesus im Geist. Ein Geist mit ihm, lesen wir. Ein Geist mit ihm, das ist Erkennen. Das kann nur in der Wiedergeburt geschehen. Und hier haben Leute den Namen Jesus gebraucht und hat gelegentlich auch geklappt. Aber sie hatten keine persönliche Beziehung zu ihm. Und eines Tages hören sie in der Stunde des Gerichtes, ich hatte keine Beziehung zu euch. Ihr habt zwar in meinem Namen gepredigt, ihr habt in meinem Namen Dämonen ausgetrieben, ihr habt in meinem Namen Krafttaten getan, aber ihr habt keine Liebe zu mir gehabt. Gott sucht nicht zuerst Dienstmädchen, sondern eine Braut. Gott sucht nicht zuerst Manager der Kirche, sondern eine Braut. Gott will, dass sein Botenpersonal nicht pausenlos nur für die Welt da ist, sondern zuerst für ihn da ist. Es geht um das Erkennen. Und das bedeutet, im Namen Jesu beten, wenn wir eine tiefe persönliche Beziehung zu ihm haben. Herr Jesus Christus, es ist so wunderbar, dass du eine solche Liebesbeziehung zu uns suchst. Herr, es ist so erstaunlich, dass du uns zwar gebrauchen möchtest, aber zuerst willst du uns in deiner Gegenwart haben und immer wieder zu dir hinziehen. Du willst uns küssen mit dem Kuss der Liebe. Du willst uns umgeben von allen Seiten. Du willst, dass wir unsere Augen auf dich richten, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Unsere Hände in deinen Händen liegen haben. Du willst uns nicht etwas, sondern uns. Danke, Herr, wenn wir mit dir lebendig unterwegs sind, dann machst du alles andere okay. Amen.